Kapitel 6, Übung A3. Hören Sie die Interviews und ergänzen Sie die Tabelle. Entschuldigung, wir machen gerade eine Meinungsumfrage über Tiere. Darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Ja, natürlich. Gehen Sie manchmal in den Zoo? Ja, ziemlich oft. Wissen Sie, ich habe 2 Söhne. Sie interessieren sich für wilde Tiere. Deshalb gehen wir fast jeden Monat einmal in den Zoo. Haben Sie ein Lieblingstier? Ja, mein Lieblingstier ist der Löwe. Haben Sie keine Angst vor Löwen? Nein, ich habe Angst vor Mäusen und Spinnen. Guten Tag. Darf ich Ihnen einige Fragen über Tiere stellen? Ja, sicher. Wie oft gehen Sie in den Zoo? Also, ich gehe nie in den Zoo. Ich bin gegen das Konzept des Zoos. Ich finde, wilde Tiere sollte man nicht einsperren. Ja, vielleicht haben Sie recht. Haben Sie Lieblingstiere? Ja, meine Lieblingstiere sind die Pinguine. Vor welchen Tieren haben Sie Angst? Ich habe keine Angst vor Tieren. Hallo, darf ich Ihnen ein paar Fragen über Tiere stellen? Ja, klar. Gehen Sie manchmal in den Zoo? Ja, aber selten. Wenn meine Tochter Geburtstag hat, gehe ich manchmal mit ihr in den Zoo. Haben Sie ein Lieblingstier? Ich habe viele Lieblingstiere. Ich mag die Affen, weil sie so lustig sind. Dann die Giraffen. Und natürlich meinen Hund Lassie. Vor welchen Tieren haben Sie Angst? Vor giftigen Tieren, wie Skorpionen und Schlangen. Aber zum Glück leben solche Tiere nicht in Deutschland.